Kapitel 9. Jannik steht im Park. Vorsichtig schaut er nach links und nach rechts. Er möchte nicht schon wieder einem Polizisten in die Arme laufen. Zum Glück ist alles ruhig. Schnell läuft er über die Straße. In dem dunklen Garten kann man ihn jetzt nicht mehr so leicht sehen. Vorsichtig geht er zu dem alten Haus. In einem Zimmer sieht er Licht. Langsam, sehr langsam geht er zum Fenster und sieht hinein. Sven und ein anderer Mann sitzen am Tisch. Vor ihnen steht eine kleine Öllampe. Dieser andere Typ, das ist sicher Uwe, denkt Jannik. Sven hat vor sich auf dem Tisch eine große Tüte mit weißem Pulver. Mit einem Löffel verteilt er das Pulver in kleinere Tüten. Bei dem anderen Mann liegen etwa 20 Statuen. Sie sehen genauso aus wie die von Max und Jannik, nur sind sie unten offen. Der Mann nimmt eine der kleinen Tüten, steckt sie in eine Statue und klebt die Statue dann zu. »Weißt du, was ich nicht verstehe?« sagt Sven. »Warum hast du die Plastiktüte nicht ins Haus getan, Uwe? Warum hast du sie unter die Treppe gelegt?« »Ich hatte den Schlüssel vergessen. Wollte den Stoff nicht mehr bei mir haben. Du weißt ja, ich hab mal wieder Probleme damit.« »Du nimmst zurzeit ziemlich viel davon, stimmt's?« Durch die kaputte Fensterscheibe kann Jannik das Gespräch gut mithören. »Ich konnte ja nicht wissen«, redet Uwe weiter, »dass jemand in den Garten kommt und eine alte Plastiktüte mitnimmt. Wer macht denn sowas?« »Keine Ahnung. Kinder vielleicht.« »Na ja, und wenn schon«, meint Uwe, »dann haben sie eben die Statue. Sie wissen ja nicht, was drin ist.« »So etwas darf trotzdem nicht passieren.« »Hast ja recht, Sven. Ich habe den Schlüssel jetzt auch immer dabei. Wie gut, dass wir dieses alte Haus haben. Und deine Idee mit den Gittern, die war prima.« »Ja, ja, schon gut. Jetzt mach aber endlich, Uwe. Wir müssen fertig werden.« Jannik kann gar nicht glauben, was er da sieht und hört. Schnell holt er sein Handy aus dem Rucksack und macht ein Foto von dem Tisch und den beiden Männern. Dann setzt er sich auf die Eingangstreppe und schickt das Foto an Max. »Na, Max«, denkt er, »wer hatte wieder recht? Gleich hast du die Antwort auf deinem Handy.« Jannik fühlt sich ziemlich gut in diesem Moment. Jetzt muss er nur noch die Polizei anrufen und dann... Plötzlich fühlt Jannik, dass jemand hinter ihm ist. Eine Sekunde später ist ein Messer an seinem Hals. Jannik lässt sein Handy fallen.